dann fielen mir nicht die Worte ein und ich dachte, du weißt es von allein. Ich liebe dich. Wenn man sich noch gar nicht kennt und so wenig voneinander weiß wie du und ich. Träumt man oft davon, wie schön es wäre, doch davon zu reden, das fällt so schwer. Ich liebe dich. Ich denk an dich von früh bis spät. Meine ganze Welt, die dreht sich nur um dich allein. Ohne dich oder traurig bist, das berührt auch mich. Und solange ich deine Nähe spür, gehe ich auf jeden Weg mit dir, denn ich liebe dich. Viele Jahre gehen vorbei und so manches auf der Erde, ja, das ändert sich. Doch ich denk auch morgen so wie heute und so bleibt es auch für alle Zeit. Ich liebe dich. Ich denk an dich von früh bis spät. Meine ganze Welt, die dreht sich nur um dich allein. Ohne dich darf mir jeder Tag so leer. Ja, ich so gestehen, was du bist für mich. Doch dann fielen mir nicht die Worte ein und ich dachte, du weißt es von allein. Ich liebe dich.